Josef Knecht, der Autor dieses Lebenslaufes und zugleich der Gegenstand unserer Biografie, bevorzugte, soweit dies irgend möglich war, Orte, an welchen er allein oder nur mit ganz wenigen zusammenarbeiten konnte. Einigen dieser Orte hatte er eine dankbare Anhänglichkeit bewahrt. So weilte er häufig in Monteport, manchmal als Gast des Musikmeisters, manchmal als Teilnehmer an einem musikgeschichtlichen Seminar. Zweimal finden wir ihn auch in Hirsland, dem Sitz der Ordensleitung, als Teilnehmer an der großen Übung, dem 12-tägigen Fasten und Meditieren. Mit besonderer Freude, ja Zärtlichkeit, erzählte er später auch vom Bambusgehölz, der lieblichen Eremitage, dem Schauplatz seiner I Ching-Studien. Hier habe er nicht nur Entscheidendes gelernt und erlebt, hier habe er auch, von einer wunderbaren Ahnung oder Führung geleitet, eine einzigartige Umgebung und einen ungewöhnlichen Menschen gefunden, nämlich den sogenannten älteren Bruder, den Schöpfer und Bewohner der chinesischen Eremitage Bambusgehölz. Das war so gekommen. Knecht hatte sich während des Studiums der chinesischen Sprache für das I Ching, das Buch der Wandlungen, zu interessieren begonnen. Als Knecht sein Anliegen aber immer wieder vorbrachte, man möge ihm doch einen Lehrer für eine gründliche Beschäftigung mit dem I Ching verschaffen, erzählte man ihm vom älteren Bruder und seiner Einsiedelei. Knecht hatte natürlich bemerkt, dass er mit seinem Interesse für das Buch der Wandlungen in ein Gebiet zielte, von dem man im Lehrhaus wenig wissen wollte. Der Mann, den man den älteren Bruder nannte, war vor etwa 25 Jahren der hoffnungsvollste Student der chinesischen Abteilung gewesen. Offenbar war der rationalistische und eher antimystische, streng konfuzianisch sich gebende Geist in der chinesischen Abteilung des Lehrhauses, wie Knecht ihn kennengelernt hatte, schon damals stark zu spüren gewesen, denn der ältere Bruder verließ eines Tages das Institut und begab sich auf Wanderung, ausgerüstet nur mit Pinsel, Tuscheschale und 2, 3 Büchern. Er suchte den Süden des Landes auf, war bald da, bald dort bei Ordensbrüdern zu Gast, suchte und fand den geeigneten Ort für die von ihm geplante Einsiedelei. Er warb in hartnäckigen Eingaben von den weltlichen Behörden sowohl wie vom Orden das Recht, diesen Ort als Siedler zu bepflanzen und lebte seither dort in einer streng altchinesisch eingerichteten Idylle, bald als Kauz belächelt, bald als eine Art Heiliger verehrt. Dorthin also wanderte Josef Knecht.